Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, den 15. Februar 93. Ich kann mir nicht versagen, deinen Brief sogleich zu beantworten, ungeachtet die Ideen, welche er bei mir erweckt hat, noch lange nicht zur Reife gekommen sind. Der Hauptsatz deiner Theorie hatte etwas äußerst Befriedigendes, besonders für den Freund des Kantschen Systems, aber beim fortgesetzten Nachdenken sind mir einige Zweifel eingefallen. Dein Prinzip der Schönheit ist bloß subjektiv. Es beruht auf der Autonomie, welche zu der gegebenen Erscheinung hinzugedacht wird. Nun fragt sich's aber, ob es nicht möglich sei, in den Objekten die Bedingungen zu erkennen, auf welchen dieses Hinzudenken der Autonomie beruht. Um eine reine Selbstbestimmung wahrzunehmen, muss das Selbst von dem Nicht-Selbst, das Auto von dem Heteron unterschieden und das Verhältnis zwischen beiden bemerkt werden. Muss daher nicht der Begriff dessen, was du die Natur des Wesens nennst, genauer bestimmt werden, und dies umso mehr, damit er nicht mit dem Begriffe des Zwecks, welcher der Vollkommenheit zum Grunde liegt, verwechselt werde. Du glaubst, mit Kant das Schöne gefalle ohne Begriff, aber wenn wir uns gleich in dem Moment der angenehmen Empfindung die Bedingungen des Wohlgefallens nicht deutlich denken, hindert uns dies, diese Bedingungen aufzusuchen? Ich sehe ein Gebäude, die Verhältnisse der Teile machen einen angenehmen Eindruck, ich höre einen Akkord auf der Orgel, die Harmonie befriedigt mich, in diesem Momente bemerke ich nicht, dass die Verhältnisse der sichtbaren oder tönenden Teile des Objekts in kleineren Zahlen 1 zu 2, 3 etc. ausgedrückt werden können, aber bei genauerer Betrachtung der Objekte finde ich, dass dieses Merkmal mit der angenehmen Empfindung zusammentrifft. Auf diese Art gelange ich zur Kenntnis der nächsten Bedingung der Schönheit, und sollten sich durch diese nicht auch die Entfernteren finden lassen? Was du von der Autonomie der Schönheit sagst, scheint mir äußerst fruchtbar, nur möchte ich nicht gern die Schönheit aus der Sittlichkeit, sondern lieber diese aus jener und beide aus einem höheren Prinzip deduzieren. Das Interesse der Sittlichkeit, wovon Kant so viel spricht, scheint mir eben sich auf Schönheit zu gründen. Dies höhere Prinzip ist freilich noch zu finden, und mit Recht bemerkst du in dem, was ich dir darüber geschrieben habe, dass durch den Gebrauch der bildlichen Ausdrücke Bestimmtheit und Klarheit aufgeopfert wird. Aber was ich selbst noch nicht klarer gedacht habe, konnte ich dir nur durch diese Analogien mit gewissen gangbaren Bildern der Fantasie andeuten. Es gibt zwei Arten, einen Begriff zu bestimmen, indem man vom Besonderen zum Allgemeinen heraufsteigt oder indem man vom Allgemeinsten zum weniger Allgemeinen herabsteigt. Auf jenem als dem empirischen Wege fürchten wir das willkürliche Relative und wählen den letztern Weg, den Weg a priori. Kants Warnungen über die Grenzen der reinen Vernunft dürfen uns nicht abhalten, sie dient uns bloß zum regulativen Gebrauch. Wir maßen uns nicht an, etwas durch sie zu erkennen, sie soll uns bloß Gründe liefern, den erkannten, durch Erfahrung gegebenen Stoff zu ordnen. Dadurch wird sie für uns praktisch in einem weiteren Sinne, als Kant diesen Ausdruck gebraucht. Kant macht uns aufmerksam auf den Unterschied zwischen dem Stoff und der Form der Erfahrung. Dieser Unterschied berechtigt uns zu einer doppelten Klassifikation der Erscheinungen. Wir versuchen die letztere. Was in der Form der Erfahrungen durch Sinnlichkeit gegeben oder durch Vernunft hervorgebracht ist, brauchen wir zu unserem Behufe nicht zu untersuchen. Genug, es gibt etwas Gemeinsames an den Erfahrungen, was von den Besonderheiten ihres Stoffs unabhängig ist. Unabhängig von den Besonderheiten des Stoffs sind nämlich die allgemeinen Bedingungen der Anschauung oder dasjenige in der Erscheinung, was die Anschauung von der Nicht-Anschauung unterscheidet. Im Zustande der Nicht-Anschauung verhalte ich mich leidend gegen die ganze auf mich einwirkende Masse des vorstellbaren Stoffs, und diese Masse macht einen einzigen Totaleindruck, indem ich nichts unterscheide. Ich unterscheide mich selbst von allen äußeren Objekten, Bewusstsein. Ich unterscheide ein mannigfaltiges in mir, Veränderung in dem beharrlichen Selbst, Empfindung. Ich unterscheide ein mannigfaltiges außer mir, Stoff der Vorstellung. Ich verbinde einen Teil dieses Stoffs und hebe ihn aus der übrigen Masse heraus, Anschauung. Dieses Herausheben, das wesentliche Erfordernis der Anschauung, geschieht durch Wahrnehmung der Schranken, wodurch das angeschaute Objekt sich von dem übrigen vorstellbaren Stoffe absondert. Diese Schranken sind in der Reihe der Sukzession Zeit, in der Reihe der Koexistenz Raum, in dem Verhältnisse der Kräfte des Objekts gegen die Kräfte des übrigen Universums Qualität. Jedes Wirkliche ist ein bestimmter Teil des Unendlichen nach Zeit, Raum und Realität. Realität ist, was die Zeit und den Raum ausfüllt, gleichsam der Stoff der Form. Hier ist mir noch zu vieles dunkel und ich breche ab. Auf diesem Wege aber werde ich weiter vorwärts zu kommen suchen. Der Unterschied des Positiven und Negativen, des Beharrlichen in der Verbindung und des Trennenden muss deutlich auseinandergesetzt werden. Gelingt dies, so gibt es vielleicht eine ebenso evidente Auflösung gewisser ästhetischer Probleme als der mathematischen. Lebe wohl und freue dich der überstandenen schlimmen Periode. Nächstens mehr. K.